22. I think we're at 23, 24. Well, you know the first sign that you're gonna have to leave your neighborhood is when vintage clothing shops show up. Nothing worse for a neighborhood than poor people with style. Zielgruppe. Der amerikanische Psychologe Abraham Maslow hat 1943 eine Bedürfnispyramide entwickelt. Die wichtigsten Bedürfnisse des Menschen siedelte er ganz unten an, wo die Pyramide am breitesten ist. Dort befinden sich die physiologischen Bedürfnisse. Dazu gehören Faktoren wie Wärme und Ruhe. Beides erhält der Mensch unter anderem durch das, was wir gemeinhin als Wohnung, Wohnraum oder Obdach bezeichnen. Die Geschmäcker, wie das Ganze beschaffen sein soll, mögen unterschiedlich sein, ob Zelt oder Hütte, gemauertes Gebäude oder Schneehaus. Schon aus witterungstechnischen Gründen und weil das Obdach das Außen vorübergehend abschirmt und somit Ruhe gewährt, scheinen die Menschen diese Dinge fast so dringend zu brauchen wie Essen und Trinken. Wohnen als Grundbedürfnis. Die gesellschaftliche Realität sieht bei uns anders aus. Das Wohnen wird wie eine Ware be- und gehandelt. Es ist ja keine Raketenwissenschaft. Was brauchen Menschen, um ein Leben in Würde führen zu können? Angemessene Unterkünfte, bezahlbare Wohnungen gehören auf jeden Fall dazu. Und das ist Bestandteil des internationalen Rechts. Kennedy Heights family is just hours away from learning whether or not they can stay in their home or be forced out onto the streets. Problem? Housing is gobbling up more of shrinking paychecks. People in 59 out of 102 countries worldwide would need to save their yearly income for at least 10 years in order to buy a house in their country. There are two histories, we might say. Es sind zwei Phänomene, die sich heute in dem treffen, was wir Stadt nennen. And one of them. Eines dieser Phänomene ist uns vertraut. Wir bezeichnen es als Gentrifizierung. Wenn ich heute jemanden sagen höre, das ist die Gentrifizierung, denke ich oft, wenn es nur das wäre. Aber es geht viel tiefer. Es ist sehr viel grundlegender. Wir sind hier in der Wohnung einer älteren Frau. Sie wird unter Druck gesetzt und soll ausziehen, weil ihre Wohnung mitten in diesem großen neuen Bauprojekt liegt. Mieter oder Mieterin zu sein, ist gemeinhin nicht mit Scham behaftet. Das macht es natürlich einfacher, sich zu organisieren, anders als etwa bei Arbeitslosen oder Menschen ohne Wohnung. In dieser Rolle scheinen auch die Fronten klar. Auf der einen Seite die Großmutter, die ihre Wohnung an Modernisierung und Gentrifizierung verloren hat, auf der anderen Seite der skrupellose Immobilienkonzern. Doch eigentlich geht es gar nicht nur um die Frage, wie skrupellos ein Unternehmen ist oder wie geldgierig ein klassischer Vermieter. Denn der Widerspruch, der hier hinter dieser Auseinandersetzung steht, ist nicht nur ein moralischer, sondern ein grundsätzlicher. Wir sollten uns fragen, ob Unternehmen oder private Vermieter, die dazu da sind, Gewinne zu erwirtschaften, überhaupt für die Wohnraumversorgung der Bevölkerung zuständig sein sollten. Selbst dann, wenn sie sich nicht an besonders krassen Geschäftspraktiken beteiligen. Unternehmen wie die Deutsche Wohnen setzen inzwischen nicht nur auf Altbauten in beliebten Innenstadtvierteln, die zu astronomischen Preisen vermietet werden, sondern nutzen auch das Potenzial von Plattenbausiedlungen in den Randbezirken. Es wird auch dort gekauft, saniert und verteuert, wo die wohnen, die besonders wenig Geld haben. Wenn die Logik des Wohnungsmarkts dazu führt, dass die Mieten schneller steigen als die Löhne, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder verabschiedet man sich endgültig von der Vorstellung einer sozial durchmischten Stadt, im Zentrum leben dann die Reichen, in der Peripherie die Besserverdienenden, für alle anderen ist kein Platz. Oder es muss an dieser Logik etwas geändert werden. Der Mietspiegel ist als Regulierungsinstrument absurd. Die Mietpreisbremse greift nicht, Unternehmen fühlen sich in der Regel, und warum sollte es auch anders sein, zu nichts verpflichtet. Warum sollte Wohnraum unter diesen Umständen also eine Ware bleiben? Bis vor 30 Jahren waren in der Bundesrepublik viele Wohnungsunternehmen noch gemeinnützig. Weil der Wohnungsmarkt heute immer mehr aus den Fugen gerät, wird seit ein paar Jahren unter anderem von Mieterverbänden die Wiedereinführung der Wohnungsgemeinnützigkeit gefordert. Die gemeinnützigen Wohnungsunternehmen waren per Gesetz verpflichtet, sogenannte Kleinwohnungen zu bauen, und diese zu beschränkten Preisen zu vermieten. Das Firmenvermögen war zweckgebunden und die auszuschüttende Dividende war strikt begrenzt. Im Gegenzug wurden die Unternehmen von der Körperschaftsgewerbe- und Vermögensteuer sowie von bestimmten Abgaben und Gebühren befreit. Jedes Wohnungsunternehmen, egal ob GmbH, AG oder Genossenschaft, ob öffentlich oder privat, konnte die Anerkennung als gemeinnützig beantragen. Von 1949 bis 1989 bauten gemeinnützige Wohnungsunternehmen in der Bundesrepublik rund ein Viertel des gesamten Neubauaufkommens, insgesamt 4,8 Millionen Wohnungen und das überwiegend im sozialen Wohnungsbau. Ab den 80er Jahren überließ die damalige CDU-FDP-Regierung die Wohnungsfrage dem Markt. Weil man die Wohnungsprobleme der Nachkriegszeit für gelöst hielt und den Wohnungsmarkt als entspannt ansah, zog sich der Staat aus diesem politischen Betätigungsfeld zurück. Die Bundesregierung fuhr die Wohnungsbauförderung zurück und schaffte 1988 die Gemeinnützigkeit für rund 1800 Wohnungsunternehmen mit Wirkung ab 1990 ersatzlos ab. Das traditionsreichste Gemeinwirtschaftsmodell ist die Genossenschaft. Ins Leben gerufen wurden Genossenschaften ursprünglich als eine gemeinsame Einkaufsorganisation landwirtschaftlicher Produkte und als solidarisches Kreditinstitut. Eine Wohnungsbaugenossenschaft ist eine Selbsthilfeorganisation, die ihren Mitgliedern sichere und günstige Wohnungen bieten will. Wer eine Wohnung bei einer Genossenschaft möchte, muss Mitglied werden. Dazu sind je nach Größe der Wohnung Geschäftsanteile in bestimmter Höhe zu erwerben. So wird man Genosse und Miteigentümer des Unternehmens. Der Unterschied zum Mieter wird auch sprachlich deutlich. Man unterschreibt keinen Mietvertrag, sondern einen Nutzungsvertrag. Genossen genießen ein Dauerwohnrecht, sind also unkündbar. In Berlin wohnt rund eine halbe Million Menschen bei einer der über 80 Wohnungsbaugenossenschaften. Die insgesamt 200.000 Genossenschaftswohnungen machen 12% aller Mietwohnungen in der Hauptstadt aus. Im Bundesdurchschnitt liegt der Anteil bei 9,2%. Genossenschaften blicken auf unterschiedliche Werdegänge zurück. Es gibt altehrwürdige Bauvereine aus der Kaiserzeit, ehemalige DDR-Arbeiterwohnungsbaugenossenschaften mit bis zu 10.000 Plattenbauwohnungen und aus der Hausbesetzerszene hervorgegangene Selbsthelfergenossenschaften. Seit August 2006 besteht auch in der EU die Möglichkeit, eine europäische Genossenschaft zu gründen. Diese kann von mindestens 5 juristischen oder natürlichen Personen aus 2 verschiedenen Mitgliedstaaten des europäischen Wirtschaftsraums gegründet werden und benötigt Gründungskapital von mindestens 30.000 Euro. Bisher haben nicht viele EU-Bürger von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht, erst recht nicht im Wohnungsbau. Zwar gibt es europaweit rund 175.000 Genossenschaften, doch diese sind praktisch alle auf lokaler und nationaler Ebene aktiv. Im Mai 2018 gründete sich die erste europäische Wohnungsbaugenossenschaft unter dem Namen LIM, Living in Metropolises. Eine Gruppe von über 30 Personen aus Deutschland, Frankreich, den Niederlanden und Österreich. Ihr Ziel ist es, neben bezahlbaren Mieten in den Metropolen Europas unkomplizierte Wohnungswechsel innerhalb Europas zu ermöglichen. Besonders bei den größeren Genossenschaften hat das einfache Mitglied aber nur einen geringen Einfluss. Immer wieder fällen Vorstände Entscheidungen, die dem Solidaritätsprinzip widersprechen. So erhöhen einige Genossenschaften die Miete bis zur Obergrenze des Mietspiegels, lehnen Arbeitslose als Wohnungsbewerber ab oder reißen sogar intakte Häuser ab, um an ihrer Stelle deutlich teurere Wohnungen neu zu bauen. Frei werdende Wohnungen finden fast immer unter den Bestandsmitgliedern neue Mieter. Deshalb haben die meisten Genossenschaften inzwischen einen Aufnahmestopp für Neumitglieder erklärt. Stellungnahmen wie die der Wohnungsgenossenschaft München West: Wir nehmen deshalb keine Vormerkungen von Nichtmitgliedern an. In den Vormerklisten zur Wohnungs- Vergabe werden nur Mitglieder und Kinder von Mitgliedern aufgenommen, sind deshalb nicht ungewöhnlich. Auch Wohnungsneubau spielt für die Genossenschaften keine große Rolle. Da sie gegen finanzkräftige Investoren in der Regel fast keine Chance haben, nutzen sie deshalb für Neubauten fast ausschließlich eigene Baulandreserven, etwa indem sie ihre bestehenden Siedlungen verdichten. Strip the message, yeah, you change the frame, wash it wider, stole our name, try to slip away through the back door. Did you pull it off? No, you can't be sure. Cause confusion, hide behind misdirection, lies implied. Try to empty out the cultural ties. Das Land Berlin besitzt heute 6 eigene Wohnungsbaugesellschaften. Sie vermieten zusammen rund 310.000 Wohnungen und sind rechtlich als GmbH oder Aktiengesellschaft organisiert. Die Geschäftsanteile liegen komplett beim Land Berlin und in den Aufsichtsräten sitzen Senatoren und Staatssekretäre. Die Landespolitik hat also einen unmittelbaren Einfluss auf die Geschäfte der städtischen Wohnungsbaugesellschaften. Sie verhalten sich so, wie der Senat es ihnen vorschreibt. So war es in den 90er Jahren Vorgabe, die Unternehmensschulden abzubauen und die Senatsfinanzen zu sanieren. Deshalb haben die Wohnungsbaugesellschaften im großen Stil Wohnungen verkauft. Von 1995 bis 2002 gab es eine Welle von erzwungenen Fusionen. Bei diesen In-sich-Verkäufen musste ein Unternehmen den Kaufpreis für das andere Unternehmen an die notorisch klamme Senatskasse überweisen. Bei der Vermietung haben sich die landeseigenen Gesellschaften in dieser Phase kaum von privaten unterschieden. Sie verlangten, was der Markt hergab, und fielen nicht selten sogar als Mietpreistreiber auf. Schließlich wurden 1998 die GEHAG und 2004 die GSW komplett verkauft. Von 18 städtischen Wohnungsbaugesellschaften blieben am Ende 6 übrig. Angesichts eines wieder enger werdenden Wohnungsmarkts hat der Berliner Senat 2012 mit den übrig gebliebenen Wohnungsbaugesellschaften das sogenannte Mietenbündnis geschlossen. Darin sind unter anderem die Mieterhöhungsmöglichkeiten beschränkt und die Vergabe von Wohnungen an Benachteiligte geregelt worden. Den Unternehmen wurde auch mehr Demokratie verordnet. Seit 2016 hat jede Gesellschaft einen Mieterrat. Seit Ende Februar 2020 gilt in Berlin der gesetzlich geregelte Mietendeckel, das Gesetz zur Mietenbegrenzung im Wohnungswesen in Berlin. Das Gesetz gilt vielen Mieterinitiativen auch bundesweit als Hoffnungsschimmer und vorbildlich. Inwieweit es allerdings die Problematiken des entfesselten Wohnungsmarkts abmildern wird, wird sich erst zeigen müssen. An den grundlegenden Eigentumsverhältnissen und damit an dem Fundament des Marktirrsinns rührt es sowieso nicht. Come on, boys! Weil immer mehr ländliche Flächen aufgekauft werden, müssen immer mehr Menschen das Land verlassen. Sie kommen in die Städte. Und so wird auch städtischer Boden immer wertvoller. Urban land becomes precious land. That Und Gentrifizierung ist ein Faktor für diese Entwicklung. Mieter, die ihre eigenen Mieten festlegen und sich ums Treppenputzen und Heizölbestellen kümmern? Das gibt es. Und es funktioniert erstaunlich gut. Wohl niemand hat damit gerechnet, dass die Freiburger Rebellen, die 1983 das Mietshäuser-Syndikat gründeten, eine solche Erfolgsgeschichte schreiben würden. Heute ist der Verbund die erste Anlaufstelle für Mieter, die ihre Häuser kaufen wollen, um sie nicht an einen Investor zu verlieren, der gegebenenfalls ausschließlich auf schnelle und hohe Rendite aus ist. Erst nach der Jahrtausendwende, als der Druck auf den Immobilienmarkt stieg, nahm das Modell Fahrt auf. In Berlin kam die Grünberger Straße 73 im Jahre 2003 als erstes Haus zum Freiburger Verbund. Inzwischen gibt es 183 Projekte bundesweit, 18 davon in Berlin. Anders als viele zunächst annehmen, vergibt das Mietshäuser-Syndikat kein Geld. Man unterstützt die Bewohner, die sich zunächst als Hausverein organisieren müssen, mit Know-how und guten Kontakten zu Stiftungen, die als Geldgeber in Frage kommen. Die Finanzierung ist der wunde Punkt des Ganzen. Banken scheiden in der Regel aus, weil sie zu viel Eigenkapital verlangen. Wenn sich keine Stiftung findet, sucht man daher nach privaten Geldgebern, die Direktkredite als solidarische Finanzspritze gewähren. Für diesen Kredit kommen die Bewohner dann über die Mieten auf. Zusätzlich zahlen sie einen Solidarbeitrag, mit dem das Syndikat die GmbH-Einlagen anderer Häuser finanziert. Eigentümerin des betroffenen Hauses wird eine GmbH. Ihr gehören der Hausverein als Minderheitsgesellschafter sowie das Mietshäuser-Syndikat an. Das Konzept ist insofern beispielhaft, weil es verhindert, dass die Wohnungen später weiterverkauft werden können. That's calling your name. Calling your name. sure in a ruined house that's calling your name. That's calling your name. Da nicht die einzelnen Mieter, sondern der Verein Gesellschafter ist, haften die Bewohner nicht mit ihrem Privatvermögen. Als Stammkapital für die Haus GmbH müssen die Mieter 25.000 Euro zusammenlegen. Das Modell ist allerdings angesichts mittlerweile horrender Kaufpreise kein Garant mehr für preisgünstiges Wohnen. Die Miete der Bewohner beträgt derzeit 8,50 Euro pro Quadratmeter. Eine Höhe, die sich aus der Kreditverpflichtung errechnet und für viele, trotz aller guten Absichten, die finanziellen Möglichkeiten übersteigt. Häuser dem Zugriff des Marktes zu entziehen, ist auch das Ziel von ehemals besetzten Objekten wie dem Block 89 in Kreuzberg. Einige wurden noch in den 1980er Jahren in Eigenregie von den Bewohnern saniert, zum Teil mit dem damaligen Selbsthilfeprogramm des Senats, und haben Verträge mit sehr weitgehender Autonomie ausgehandelt. Die Häuser gehören also nicht den Mietern, sondern meist städtischen Wohnungsbaugesellschaften oder im Falle des Blocks 89 der Deutschen Wohnen. Doch die Mieter können weitgehend schalten und walten, wie das Plenum entscheidet. Man teilt sich die Waschküche und Werkraum und engagiert sich für die Nachbarschaft. Und die Miete ist dank des langfristigen Vertrags recht günstig. Jeder zahlt eine Pauschale, die auch Reparaturen, Strom und weiteres beinhaltet. Das Volksbegehren Deutsche Wohnen und Co. enteignen will Vermieter, die in Berlin mehr als 3000 Wohnungen haben, vergesellschaften. Nach dem bisher nie angewendeten Artikel 15 des Grundgesetzes können Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel zum Zweck der Vergesellschaftung in Gemeineigentum überführt werden. Die Wohnungen dürften dabei nicht in die als GmbH bzw. Aktiengesellschaft organisierten landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften eingegliedert werden. Deshalb sollen, sofern das Volksbegehren Erfolg hat, die vergesellschafteten Wohnungen und Grundstücke in einer neuen Anstalt öffentlichen Rechts unterkommen, in der sie ohne Gewinnabsichten rein kostendeckend verwaltet würden. Das wäre das erste Wohnungsunternehmen in dieser Rechtsform. Anstalten des öffentlichen Rechts sind Betriebe im Besitz des Bundes, eines Bundeslandes oder einer Kommune. Rundfunkanstalten, Landesbanken und Sparkassen sind traditionell als derartige Anstalten organisiert. Mit dem Berliner Betriebegesetz wurde 2006 die bisherigen Eigenbetriebe Berliner Stadtreinigung, Berliner Verkehrsbetriebe und Berliner Wasserbetriebe in Anstalten öffentlichen Rechts umgewandelt. Der Träger einer solchen Anstalt, hier das Land Berlin, ist verpflichtet, das Unternehmen mit den zur Aufgabenerfüllung nötigen finanziellen Mitteln auszustatten und so dauerhaft funktionsfähig zu erhalten. Der Träger haftet grundsätzlich auch unbegrenzt für die Verbindlichkeiten der Anstalt. Deshalb können Anstalten öffentlichen Rechts nicht insolvent werden. Wie eine solche Anstalt ihre Geschäfte führt, wird in einer Satzung geregelt. Für ein Wohnungsunternehmen könnte man beispielsweise festschreiben, dass es nicht gewinnorientiert arbeiten darf, eine Mietermitbestimmung gewährt und der öffentlichen Kontrolle unterliegt. Suspected it was false. she thought that it would set the scene. Unfittingly dipped into your companions, enlighten them to make you see. And there's affection to rent, the age of the understatement, before the attraction ferments. Kiss me properly and pull me apart, affection to rent, the age of the understatement, before this attraction ferments. Kiss me properly and pull me apart. Ich kann hier mitten auf der Straße stehen. Überall freie Parkplätze und kein Verkehr. Es ist eine tote Zone. Es gibt kaum Informationen über die Besitzer. Viele dieser Häuser stehen komplett leer. Also kannst du nicht hingehen und fragen, wem sie gehören, weil niemand drin wohnt. Buildings about and lots of homeless about, so it just makes sense. Who bought this place? Do you know? Mr. Qatari, apparently. Yeah, he's apparently. From Qatar. He's an ex-army general from Qatar. Yeah. And do you know, Matt, how much he paid for this place? £25 million, probably. Please. Right. Ludicrous. You know, how many homeless people are there? How many empty buildings? It's just... Do you have a demand as a group? Are you guys, like, organized at all? Just to start housing people, basically, or we'll keep squatting these multi-million pound buildings until something is sorted. Occupy Belgravia. Yeah. We will keep getting these places, and we will keep doing it until something is sorted out. Who else is going to help them? Someone's got to do this. Hier geht es nicht um Wohnraum. Die Gebäude sind Geldanlagen. Sie sollen sogar leer stehen, weil man dann mit ihnen herumspielen kann. Die AktivistInnen der Initiative Community Land Trust aus Friedrichshain-Kreuzberg gründen zurzeit nach dem Vorbild ähnlicher Modelle aus dem angelsächsischen Raum eine Stadtbodenstiftung für Berlin, um Grund und Boden dauerhaft für gemeinwohlorientierte Projekte zu sichern. Die Grundidee entstand Anfang der 1970er Jahre in den Südstaaten der USA. In den 1980er Jahren wurde das Modell auf Wohngebäude übertragen. Der Community Land Trust, CLT, ist rechtlich eine besondere Eigentumsform, ähnlich einer Stiftung, bei der das Eigentum am Grundstück vom Eigentum an den darauf errichteten baulichen Strukturen getrennt ist, um Grund und Boden so dauerhaft dem Markt und damit der Spekulation zu entziehen. Der CLT verwaltet Grundstücke treuhänderisch und verpachtet sie mit einem in der Regel auf 99 Jahre angelegten Erbbauvertrag an die Nutzer. Die Grundstücke übernimmt der CLT von Privatpersonen, Genossenschaften oder Hausprojekten durch Schenkung oder Kauf. Die Finanzierung erfolgt durch Einlagen von anderen Stiftungen, günstige Kredite von unterstützenden Personen und Institutionen, öffentliche Startfinanzierung, Crowdfunding und Einnahmen aus dem Erbbauzins. Die Nutzer, Genossinnen bei Genossenschaften oder einfache Mieter, schließen Verträge mit den Vermietern von Wohnraum, der auf diesen Grundstücken errichtet worden ist. Diese Vermieter unterhalten wiederum Erbbauverträge mit der Stadtbodenstiftung. Die Umwandlung von Mietwohnungen in Wohneigentum ist ausgeschlossen. Bei der Wohnungsvergabe werden Geringverdiener bevorzugt, bei der Auswahl der Gewerbetreibenden ist der Bedarf der Nachbarschaft entscheidend. Die Miete ist eine Kostenmiete, so niedrig wie möglich. Einer der Initiatoren der Initiative beschreibt das Vorgehen folgendermaßen. Wir reden mit den Mietern, wie viel sie sich maximal leisten können, und wir versuchen, so viel Förderung zu organisieren, dass die Mieten möglichst nicht steigen werden. Die Miete wird zwar am Ende von den Betreibern festgelegt, wir passen jedoch auf, dass sich dann niemand einen Profit abschöpft. Stellen Sie sich vor, diese riesigen leeren Türme bringen Geld. Wenn also jemand meint, ach, die armen Investoren, da muss was schiefgegangen sein. Teufel nochmal, nein. Meine erste Reaktion, als ich von diesem Phänomen leerstehender Wohnhäuser erfuhr, war Wut. Und ich bin immer noch wütend. Im Rahmen der allgemeinen Menschenrechte und der UN ist eindeutig, wer die Verantwortung trägt. Die jeweiligen Staaten. Staaten sind verantwortlich, weil sie sich gegenüber der internationalen Gemeinschaft verpflichtet haben, dass sie die Menschenrechte wahren werden. Und dazu gehört auch das Recht auf angemessenes Wohnen. Das Wiener Wohnmodell, das auf die sozialdemokratisch geprägte Zeit von 1918 bis 1934 auf das sogenannte Rote Wien zurückgeht, gilt nach wie vor international als gelungenes Beispiel einer sozial orientierten und nachhaltigen staatlichen Wohnungspolitik. Im Gegensatz zu beispielsweise Berlin widerstand die Wiener Stadtverwaltung der Versuchung, in schlechten Haushaltsjahren ihre Wohnungsbestände zu veräußern. Ein Viertel aller Wohnungen gehört heute der Wiener Wohnen, einem städtischen Unternehmen. 220.000 Wohnungen in 1.749 Gemeindebauten über alle Bezirke verteilt. Jährlich fließen rund 600 Millionen Euro in die Wohnungsbauförderung. 420 Millionen davon kommen vom Bund. 0,5% des Bruttolohns fließen sowohl von Arbeitnehmer- als auch von Arbeitgeberseite in diesen Topf. Bei Neubauten bleiben in Wien nach wie vor 2/3 der Wohnfläche dem geförderten Wohnungsbau vorbehalten. Jedes geförderte Neubauvorhaben wird auf die 4 Kriterien soziale Nachhaltigkeit, Architektur, Ökologie und Nutzerkosten geprüft. 62% aller Wiener Haushalte wohnen heute in geförderten Wohnungen, je zur Hälfte in Gemeindebauten und in Genossenschaften. Far from it, but you don't know love. make her real. I'll put her in my movie to make her real. Das Prozedere, eine solche Wohnung zu bekommen, ist denkbar einfach. Wer seit mindestens 2 Jahren in der Stadt gemeldet ist, in einer zu kleinen Wohnung lebt und als Single nicht mehr als 44.410 Euro netto im Jahr verdient, kann sich für eine Gemeindewohnung anmelden. Die Wartezeit einige Monate, manchmal auch einige Jahre. Einem Single steht eine Einzimmerwohnung zu, für jede weitere Person im Haushalt gibt es ein zusätzliches Zimmer. Die Miete beträgt 5,80 Euro pro Quadratmeter plus Betriebskosten und 10% Steuern. Die Mieten sind für alle gleich. Der Verwaltungsaufwand für einkommensabhängige Mieten wäre nach Ansicht der Wiener Politik und Verwaltung höher als die zusätzlichen Einnahmen. Das erste, was mir auffiel, waren die eingeschränkten Sprechzeiten. Sie schreiben, sie seien für ihre Mieter da, aber da steht nur am Dienstag und nur für 3 Stunden. Die Carnegie ist eine schwedische Immobiliengesellschaft, die zu einem Drittel der Blackstone Group gehört. Vieles spricht dafür, dass sie sich hier eher um nichts kümmern. Aber es ist ein typisches Beispiel für die Art von Immobilie, die sie interessiert. Jedes Mal, wenn eine Wohnung frei wird, lassen sie sie renovieren und können die Miete um 50% erhöhen. Aber da die Renovierungskosten erheblich geringer sind, ist das Ganze sehr profitabel. Eine Fondsgesellschaft wie Blackstone will nicht ihr ganzes Geld in solchen Immobilien festlegen. Also sucht sie eine möglichst große Anzahl von Investoren. Und dafür wird der Vermögenswert von, sagen wir, 10.000 Wohnungen verbrieft, das heißt aufgeteilt und damit einzeln handelbar. Die Investoren bekommen dann einen Anteil an den Mieten und den Kapitalerträgen aus diesen Immobilien. Wenn sie also 1% dieser verbrieften Werte als Anlage erwerben, bekommen sie 1% der anfallenden Überschüsse. Das heißt, Blackstone muss nicht ausschließlich sein eigenes Geld einsetzen und riskieren. Sie können eine Immobilie, ein Haus, kaufen, verkaufen, kaufen, verkaufen. Sie können Ihre Anlage, Ihren Anteil an diesem Haus in weniger als einer Sekunde verkaufen. Bis zu 35 Mal in der Stunde, wenn Sie im Hochfrequenzhandel unterwegs sind. Es gibt absolut keine Verbindung zwischen demjenigen, der in einem Haus wohnt, und der Person, der es gehört. Der Besitz eines Hauses dient nur dazu, Geld zu machen. Gerade in der aktuellen Corona-Krise wird deutlich, wie untauglich ein privatwirtschaftlich organisierter Wohnungsmarkt ist. Nicht der freie Markt, sondern nur ein solidarisches Gemeinwesen kann diese Krise lösen. Wäre das Recht auf Wohnen im Sinne einer öffentlichen Daseinsvorsorge sichergestellt, müsste niemand an renditeorientierte Wohnungsunternehmen die Forderung nach dem Verzicht auf Zwangsräumungen und Mieterhöhungen stellen. Diese Art von Wohnungsunternehmen würde es dann nicht mehr geben. In der gegenwärtigen Krisensituation wird die Bedeutung des Rechts auf Wohnen für ein würdiges, sicheres Leben in seiner ganzen Dramatik deutlich. Der Missbrauch dieses Grundrechts im Zuge wirtschaftlicher Interessen und Profitmaximierung ist zwar kapitalistischer Normalzustand, aber dennoch inakzeptabel. Die Folgen dieses Missbrauchs, horrende Mieten, die Verdrängung ganzer Bevölkerungsgruppen aus den Städten, die wachsende Anzahl von Menschen in Siedlungen ohne Zugang zu lebensnotwendiger Grundversorgung sind ebenso inakzeptabel. Say what you- liebe Zielgruppe, diese Sendung der Redaktion 17 Grad basiert auf Informationen und Textpassagen der Organisation Miseror, der Bochumer Initiative Stadt für alle, des Berliner Mietervereins, der Tageszeitung Die Tageszeitung und der Zeitung Der Standard. Des Weiteren verwendeten wir Ausschnitte aus der Arte-Dokumentation Push für das Grundrecht auf Wohnen. Die genauen Quellennachweise findet ihr auf unserer Homepage www.17grad.net. Musikalisch befeuerten die Debatte Ghost Poet, Reverend and the Makers, The Last Shadow Puppets, Eve Tumor, The Murder City Devils und die Band Sorry. And you know what they're gonna do? They're gonna hang out in cafes. They're gonna talk about making movies and, you know, writing songs. Then they're gonna make the neighborhood really cool, and then the housing value is gonna go up, and then they're all gonna get the push.